Kundgabe 3931. Empfangen durch Bertha Dudde am 8.12.1946. Ermahnung zur emsigen Arbeit für das Reich Gottes. Wo sich euch Gelegenheit bietet, sollet ihr reden für mich und mein Wort verbreiten. Denn die Not ist groß um euch, und ihr könnet ihr nur dadurch steuern, dass ihr die Gedanken der Mitmenschen zu mir hinlenket. Ich allein kann die irdische Not beheben, und ich werde dies auch tun, so wie die Menschen selbst sich bemühen, vorerst die geistige Not zu beheben. Sie sind am Ende des Abgrunds, und nur der eigene Wille kann sie davon zurückreißen. Denn sie selbst müssen erst wollen, dass ich ihnen beistehe mit meiner Gnade und Kraft. Dann ist auch meine Liebe bereit, ihnen zu helfen, noch in letzter Stunde. Und deswegen müsstet ihr ihnen meine Lehre verkünden. Ihr müsstet sie in Kenntnis setzen von meinem Wort, auf dass sie um meinen Willen wissen und, so sie gläubig mein Wort annehmen, es auch auszuleben suchen. Und ihre Seelen werden gerettet sein. Und so ihr nun wisset, wie dringend nötig eure Arbeit ist für mein Reich, so ihr bereit seid, diese Arbeit zu leisten, um den Seelen der Mitmenschen zu helfen, wird es euch auch verständlich sein, dass ihr, als in meinem Dienst stehend, wohl versorgt seid. Denn jeder Dienstherr sorgt für seine Knechte, und das umso fürsorglicher, je willigere Werkzeuge sie ihm sind. Und so rufe ich euch immer wieder zu. Lasset jegliche irdische Sorge fallen. Lasset euch nur eure geistige Arbeit angelegen sein. Seid eifrig für mich tätig, und ich werde alles andere für euch tun, was ihr zum irdischen Leben benötigt. Ich werde eure Erdenwege ebnen und euch unbeschadet zum Ziel führen. Jeder Tag ist kostbar, und an jedem Tage sollt ihr arbeiten für mich und mein Reich. Immer wieder werden euch Menschen in den Weg treten, die ohne Kenntnis um ihre Erdenaufgabe dahingehen. Immer wieder werdet ihr euch überzeugen können vom schwachen Glauben der Mitmenschen oder gänzlichen Unglauben. Und immer wieder werdet ihr daher reden können für mich. Ihr werdet Zeugnis ablegen können von meiner großen Liebe und Erbarmung, die sich euch durch Übermittlung meines Wortes kundgetan hat. Überall werdet ihr Gelegenheit haben, zu reden in meinem Namen und Aufklärung zu geben, Irrlehren zu berichtigen und also vollste Wahrheit zu verbreiten, wie es mein Wille ist. Wie die Menschen sich einstellen, ist ihnen selbst überlassen. Doch ohne Übermittlung der reinen Wahrheit, ohne Kenntnis meines Wortes, ist ihnen der Weg zu mir verborgen. Und ihr sollet sie hinweisen auf den rechten Weg. Ihr sollt ihnen meine Liebelehre verkünden und ihnen dringend ans Herz legen, dass sie sich wandeln sollen zur Liebe. Hören sie auf diese Ermahnungen, dann ist ihnen auch schon geholfen geistig und leiblich. Denn so wie sie sich selbst bemühen, in der Liebe zu leben, wird auch ihre Lebenslage irdisch eine Besserung erfahren, weil ich dann keine so harten Erziehungsmittel mehr benötige, um ihnen zu helfen, so sie einmal den Weg betreten haben, der zu mir führt, den Weg der Liebe. Ermahnet sie zur Liebe und weiset sie hin auf mich und meinen Erdenlebenswandel, da ich ihnen ein Liebeleben vorgelebt habe und ihnen geboten habe, in meiner Nachfolge zu leben. Stellet ihnen eindringlich den Segen eines Liebelebens vor und die große Gefahr ihres geistigen Unterganges, so sie mein Liebegebot nicht beachten, und kündet ihnen das nahe Ende an und somit die Dringlichkeit einer Wandlung zur Liebe. Und ihr werdet rüstige Arbeiter sein in meinem Weinberg und jeder Unterstützung meinerseits gewiss sein können. Ihr selbst brauchet euch keinerlei irdische Sorge zu machen um euer Lebensschicksal. Wie es gut ist für euch, so führe ich euch, und die Zusicherung meines Schutzes kann euch wahrlich Gewähr sein für ein sorgloses Dasein, so ihr nur im festen, unerschütterlichen Glauben steht. Wen ich aber als Arbeiter gedingt habe, dessen Glaube wird auch die Stärke erreichen, die nötig ist für sein Amt auf Erden. Ich lasse euch nicht in Not des Leibes und der Seele, die ihr mir dienen wollet, und meine Kraft wird euch durchfluten, so ihr euch einsetzet für meinen Namen. Und darum banget und zaget nicht, fürchtet nicht irdische Belastung, sondern erhebt eure Augen und Herzen zu mir, der ich euch segne auf Erden, weil eure Liebe zu mir und zum Nächsten euch antreibt, für mich tätig zu sein. Amen.